seinem Müll. Wälder und Flüsse zerkürzt alles um dich, siehst es gar nicht ein. Für das, was du wegwirfst, dich einmal zu bücken, so warst du immer, wirst immer so sein. Du bringst in die Ruhe nur ständiges Chaos, auf das selbst die Stille nicht mehr ruhen kann. Zerstörst nur die Schönheit von Orten, die selten, und das, was du störst, kann es dir nicht vergelten. Du schreist in den Wald, doch der kann nur noch flüstern, denn du hast ihm längst deiner Stimme beraubt. Auf dass du nicht mehr hörst den Wind in den Wipfeln, die Gipfeln und Thronen über deinem Haupt. Du bist dort nicht König, nicht einmal ein Gast, denn wirkliche Gäste genießen die Rast und stören, verändern nicht das, was ich schuf. Du bringst dort nicht Segen, du bringst nur den Fluch. Fabrik und Fabrik, Asphalt und Zement und rauchende Türme, der Mensch nur noch kennt. Theater aus Rotten, als gäb's keinen Morgen, und was ihnen Weg ist, das wird ermorden. Für sich beanspruchen, nehmen sich stehlen, immer nur nehmen, bloß nicht zurückgeben, außer dem Müll seines steten Konsums. Er ist nicht Segen, nein, er ist nur Fluch. Erfreust dich an Vielfalt in Einkaufsregalen, türmt man sie dir auch heut Meter weit auf. Du brauchst immer alles und ständig verfügbar, egal ob du's nutzt und in Wirklichkeit brauchst. Bedienst nur den Kreislauf des ewigen Wachstums, der Wirtschaft, der Zahlen, des steten Profits, und stapelst den Müllberg noch ein wenig höher, bis kein Platz mehr übrig und es nichts mehr gibt. Was du noch kaufen und wegwerfen könntest, das, was du bezahlt mit der Lebenszeit, die du verschwendest, um dann zu verdienen das Geld, das sich der eine einverleiht. Der selbst seinen Müll niemals kaufen würde, denn dafür bist du ja schließlich da. Hinterlässt hinter dir nur Verwüstung, Mensch, sieh es ein. Fabrik um Fabrik, Asphalt und Zement und rauchende Türme, der Mensch nur noch kennt. Theater aus Rotten, als gäb's keinen Morgen, und was ihnen Weg ist, das wird ermorden. Für sich beanspruchen, nehmen sich stehlen, immer nur nehmen, bloß nicht zurückgeben, außer den Müll seines steten Konsums. Er ist nicht Segen, nein, er ist nur